manchmal seicht. In den Bergen geboren, auch das Meer wäre mein. Harte Steine im Gesicht, mein Rücken trüge Massen auf dem weiten Weg zum bis ans Ende der Welt. Na na na, na na na, bis ans Ende der Welt.